Erster zu dieser Zeit schickte Merodach-Baladan, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia, weil er gehört hatte, dass Hiskia krank gewesen und wieder gesund geworden war. Zweiter Hiskia freute sich über die Gesandten und zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber, Gold, Gewürze und kostbares Öl enthielt. Er zeigte ihnen auch sein ganzes Waffenlager und alle anderen Schätze, die er in seinen Kammern hatte, denn es gab nichts in seinem Palast oder in seinem ganzen Reich, was er ihnen nicht gezeigt hätte. Dritter danach kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt und woher kommen sie zu dir? Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Vierter Jesaja fragte weiter, was haben sie in deinem Palast gesehen? Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen, was sich in meinem Palast befindet, es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Fünfter da sagte Jesaja zu Hiskia, höre das Wort Jahwes der Herrscher. Sechster, es wird eine Zeit kommen, in der alles, was sich in deinem Palast befindet und was deine Väter bis heute gesammelt haben, nach Babel gebracht wird. Nichts wird übrig bleiben, sagt Jahwe. Siebter Mann wird auch einige deiner Söhne, die von dir abstammen, nehmen, damit sie im Palast des Königs von Babel als Kämmerer dienen. Achter Hiskia sagte zu Jesaja, das Wort Jahwes, das du gesprochen hast, ist gut. Denn er dachte, solange ich lebe, wird es Frieden und Sicherheit geben.